seiner bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Alle Philosophen haben bis jetzt immer nur interpretiert. Die ganze Welt interpretiert. Aber man muss sie verändern. Jetzt. Stehen bleiben! Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Gütiger Himmel, wach auf! Wir sind dabei zu gewinnen! Questo fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Niemandsland és una veu lliure en un món no tan lliure, encara. Des de 1998 a les ones. Wir wissen nicht, ob eine Logokratie der untereinander zerstrittenen Experten besser wäre als die Herrschaft der geistig Minderbemittelten, der wir heute unterworfen sind. Die sich ständig verschlechternde Qualität der führenden politischen Eliten ist eine Folge der wachsenden Komplexität unserer Welt. Weil niemand mehr diese Welt voll erfassen kann und wenn er noch so weise wäre, drängen sich jene an die Macht, die sich darüber keine Sorgen machen. Diese Überlegung stellte Stanislaw Lem 1983 in seiner fiktiven Rezension Eine Minute der Menschheit an. Mit solchen Gedankenspielen machte der polnische Science-Fiction-Autor sich schon früh unbeliebt bei den Machthabern in Ost und West. Stanislaw Lem wurde am 12. September 1921 im polnischen Lwów geboren. In diesem Jahr begehen wir seinen 100. Geburtstag. Zu seinen berühmtesten Werken zählt zweifellos der Roman Solaris. Stanislaw Lem starb 2006 in Krakau. Niemandsland auf Kontrabanda 91.4 FM in Barcelona meldet sich zurück aus den Sommerferien. Wer das Glück und das Privileg hatte, der Stadt für einige Zeit den Rücken kehren zu können, wie ich, der wird den Rückkehrschock kennengelernt haben. Und er wird erstaunt sein, wie nah die Stadt sich doch schon wieder an das Vor-Pandemie-Panorama angenähert hat. Der ganz große Massensturm auf die Altstadt Barceloneta und Ramblas ist zwar noch nicht wieder mit voller Wucht eingetreten, doch viel, so ahnt der Spaziergänger, der in diesen Septembertagen die Stadt durchwandert, fehlt nicht mehr. Dennoch gibt es auch wunderbare Dinge zu berichten, etwa, dass unser freier Radiosender Kontrabanda FM nach langer, langer Pause wieder auf jedem UKW-Empfänger zu hören ist. Jawohl, wir senden wieder mit alter Wattpotenz und größerer Sendereichweite, denn unsere neue Antenne liegt etwas höher als die alte, ebenfalls auf einem Punkt mit Weitblick über die Stadt, doch dessen exakten Standpunkt wir natürlich nicht öffentlich machen werden. Also genießen Sie unsere Sendungen, wie seit über 30 Jahren auf 91.4 FM, mit viel Undergroundigem, mit viel Rock, Jazz, Anarcho-Punk, alternativen Nachrichten, urbanen Geschichten, Feminismus, Gegenkultur, Reggae und natürlich Kino. Barcelona, Niemandsland, willkommen zu einer neuen Sendung. Es ist Montag, der 13. September 2021. Es könnte aber auch Dienstag, der 14. oder Samstag, der 18. sein. Je nachdem, wann und wie Sie uns hören. Ob im Streaming von Kontrabanda im Internet oder ebenfalls im weltweiten Netz auf einem unserer beiden Podcasts niemandsland.kontrabanda.org oder niemandslandradio.blogspot.com oder ganz analog im Stile der vergangenen Jahrhunderte oder des vergangenen Jahrhunderts mit dem UKW Heim- und Autoempfänger auf 91.4 FM. Der Sommer war lang und süß für die einen, die das Glück hatten, ihre Ferien im Garten oder an einem schönen Ort am Meer genießen zu können. Schrecklich war dieser Sommer aber auch für so viele andere Frauen, Männer und Kinder, die vor den gewaltigen Bränden geflohen sind oder die in den Sturzfluten in einem Überschwemmungsgebiet Freunde, Familienangehörige und Nachbarn verloren haben. Schrecklich auch war der Sommer für alle, die nun von den Islamisten der Taliban fliehen und um ihr Leben fürchten müssen. Der Sommer hat uns auch einige großartige Leute entrissen, neben den vielleicht in ihrem Familienkreis gestorbenen, verehrte Hörerinnen und Hörer, was wir bedauern. Nicht mehr in unserer Welt weilen Herr Charlie Watts, Schlagzeuger der legendären Rolling Stones, und Herr Gerd Müller, Torschütze der deutschen Auswahl unter Franz, dem Kaiser und Leuten wie Overath, Breitner und Hoeneß. Zwei große Künstler, beide eher zurückhaltende, leicht rätselhafte Größen aus Rock- und Fußballwelt, sind in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Niemandsland trauert und hat die Fahnen auf Halbmast gehängt. Eine Rakete und fliege auf den Mars und fall ich wieder runter, fragt jeder mich, wie war's? Am Mars! Am Mars! Am Mars! Am Mars! Vorne macht es zisch und hinten knallt. Schon fliege ich der Venus um den Hals. Jammern meine Gläubiger hinauf. Zahlen sie Schulden, sag ich, komm sie rauf. Und wenn du etwas Geld erbst von Großpapa, dann spar's und kauf dir eine Rakete und komm zu mir zum Mars. Zum Mars. Zum Mars. Zum Mars. Zum Mars. Das Wort Sinophobie heißt ja China-Angst, Angst vor allem Chinesischen. Und das ist auch politisch gemünzt. Wir hatten zum Beispiel in dieser Sendung einen Beitrag über die Uiguren, über diese unterdrückte Minderheit, um die der Westen so viel Gewese macht. Nicht, weil ihnen wirklich etwas an unterdrückten Minderheiten liegt, das wäre noch schöner, aber unterdrückte Minderheiten sind immer eine politische Waffe, um einen politischen Gegner niederzuringen bzw. zu schwächen. oder sein Ansehen in der Welt zu zerstören. Darum geht's sehr oft. Xenophobie ist zur unverrückbaren Norm geworden. Ich habe hier ein Interview, das führt Mike Rudolph mit einem Vertreter eines Projektes, das heißt Kiao. Kiao Medienprojekt, das will die Propagandalügen des US-Imperialismus über China entlarven. Die Musik, die wir im Hintergrund hören, ist übrigens auch chinesische Volksmusik. Klingt sehr klassisch, aber es ist garantiert chinesisch. Der chinesische Begriff Kiao bedeutet Brücke. Eine solche will das gleichnamige Medienkollektiv zwischen politisch wachen Bewohnern der westlichen Welt und der Volksrepublik China schlagen. Dafür versucht es beispielsweise Einblicke in die sozialistischen Errungenschaften Chinas zu geben oder Falschinformationen über die chinesische Minderheitenpolitik in Xinjiang zu korrigieren. Es analysiert den gegenwärtigen US-Imperialismus, berichtet über dessen Verstöße im südchinesischen Meer und kritisiert die grassierende Xenophobie. Die mehrheitlich im englischsprachigen Westen, insbesondere in den USA, lebenden Mitglieder des Projekts, es sind Wissenschaftler, Publizisten, Künstler und Aktivisten chinesischer Abstammung, die sich im Januar 2020 als Reaktion auf die wachsende antichinesische Hetze in der Pandemiekrise zusammengeschlossen haben, verbreiten ihre Recherchen über die gängigen sozialen Medien in diversen Sprachen. Shen Haoqin Kang ist Redakteur bei Kiao, übersetzt aus dem Chinesischen und ist für Öffentlichkeitsarbeit mitverantwortlich. Das politische Magazin und die Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus sprach mit ihm über die politischen Grundsätze und Ziele des Kollektivs sowie über die Herausforderungen bei seiner Arbeit. Kommen wir gleich zu einem sensiblen Thema. Der Vorwurf wurde laut, sie würden vom chinesischen Staat unterstützt. Wie finanzieren sie ihre Arbeit? Antwort: Wir engagieren uns alle ehrenamtlich im Kiao-Kollektiv, weil wir auch persönlich von Xenophobie betroffen sind. Im Dezember 2020, also erst sehr spät, haben wir ein Crowdfunding-Konto eröffnet, weil einige Unterstützer nach Möglichkeiten gesucht hatten, uns auch ökonomisch unter die Arme zu greifen. Von der chinesischen Regierung oder ihren Medienagenturen erhalten wir keinerlei Zuwendungen. Das hält aber unsere Gegner nicht davon ab, das Gegenteil zu behaupten, um uns zu diskreditieren. Das ist nichts anderes als eine weitere Manifestation von antichinesischen Ressentiments und Rassismus. Tatsächlich ist jedoch die Berichterstattung des Westens seinerseits über China hochgradig ideologisch und wird von wenigen Medienoligopolen kontrolliert, die ein Monopol auf die Wahrheit für sich in Anspruch nehmen. Ihre Nachrichten und ihre Analysen wandern durch eine Pipeline, die Waffenproduzenten und neokonservative Denkfabriken mit imperialistischen Institutionen wie dem US-Verteidigungsministerium, der NATO und dem britischen Außenministerium verbindet. Was am Ende dabei herauskommt, dient dann der liberalen Presse als glaubwürdige Quellen. Es ist klar, dass in einer derart korrupten Medienlandschaft Xenophobie zur unverrückbaren Norm geworden ist und den Interessen westlicher Unternehmen und Staaten dient. Wie kann man überhaupt noch journalistisch zu China arbeiten, ohne gleich als Propagandist Pekings abgestempelt zu werden? Über diese Frage denken wir regelmäßig nach. Es hilft, dass wir die nötigen Fähigkeiten und Ressourcen haben, um unsere eigenen Recherchen über China zu betreiben. Momentan stellen die Mainstream-Medien China als unbewohnbare, dystopische Lebenswelt ohne Menschlichkeit und als Antithese zu allen freiheitsliebenden Völkern auf dem Globus dar. Dieses Narrativ beruht auf einer orientalisierten Metaphorik, die auf jahrhundertealten rassistischen Klischees aufbaut. China ist zwar weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber es ist auch kein Höllenloch. Wir können wiederbelebte Dörfer, gut besuchte Kulturzentren von ethnischen Minderheiten und die Beseitigung der absoluten Armut bezeugen, weil wir das selbst gesehen haben, und zwar über viele Jahre in verschiedenen Regionen des Landes. Wen möchten Sie erreichen? Wir sprechen in erster Linie ein linkes Publikum im Westen an, das sich um ein besseres Verständnis für China bemüht. Aber natürlich sind wir auch an einer breiten antiimperialistischen Bewegung interessiert. Mit Ihrem Account auf Weibo, dem chinesischen Pendant zu Twitter, sind Sie auch in den sozialen Medien der Volksrepublik präsent. Wie wird Ihre Arbeit dort aufgenommen? Über die sozialen Medien erreichen wir vorwiegend ein sich stetig vergrößerndes Publikum in der englischsprachigen Welt und freuen uns sehr mit zivilgesellschaftlichen Organisationen wie No Cold War, Red Nation und Code Pink zusammenarbeiten zu dürfen. Was Weibo anbelangt, so ist das eher ein Nebenprodukt, denn wir konzentrieren uns auf die Gesellschaft, in der wir leben. Ich glaube nicht, dass unsere Präsenz in China nennenswert ist, aber ab und zu posten wir auch etwas zu Themen, die vor allem dort populär sind. Insbesondere in der jetzigen von Corona dominierten Zeit, die noch einmal deutlich die massive Inkompetenz des globalen Nordens und die Widersprüche des Kapitalismus aufzeigt, wächst in China das Interesse, mehr über siedlerkolonialistische Staaten wie die USA zu erfahren. 各位听众，大家好，我是一名来自中国的听众。 Niemandsland ist ein sehr guter Deutsch-Radio. Wenn rechte Politiker ihre anti-chinesische Agenda mit der Behauptung rechtfertigen, dass sie damit das chinesische Volk gegen dessen Regierung unterstützen würden, dann sind die Linksliberalen in den USA, etwa aus dem Lager des demokratischen Sozialismus, schnell mit von der Partie. Welche Gefahr birgt diese Allianz? Diese Behauptung ist unaufrichtig, weil die 90 Millionen Mitglieder zählende Kommunistische Partei Chinas, KPC, tief im Volk verwurzelt ist. Eine Harvard-Langzeitstudie über die öffentliche Meinung in China, die 2020 veröffentlicht wurde, zeigt eine 90-prozentige Zustimmung der chinesischen Bevölkerung zur Politik der KP Chinas. Und das, obwohl in den Zeitraum von 2003 bis 2016, in dem sie durchgeführt wurde, harte Jahre fallen, wie 2008 mit dem Erdbeben in Sichuan, das fast 70.000 Menschen das Leben kostete. Die von Ihnen angesprochene Allianz aus Linksliberalen und der politischen Rechten wendet sich nicht nur gegen China, sondern gegen alle, die von den Vereinigten Staaten zu Feinden erklärt wurden. Sie unterminiert ja auch die kubanische Regierung und unterstützte den Putsch in Bolivien gegen Evo Morales. Aber die gefährlichsten Akteure bleiben der militaristisch-industrielle Komplex, die Wall Street und all jene US-Politiker, die Kriege konsensfähig machen wollen. Trump-Gegner hatten von der Biden-Regierung mehr Realismus in der Außenpolitik erwartet. Stattdessen gibt es eine Stigmatisierung der Volksrepublik durch Außenminister Antony Blinken, der China als einzige Macht bezeichnet, die die stabile und offene internationale Gemeinschaft ernsthaft herausfordert. Sinophobie und eine aggressive Anti-China-Politik sind leider überparteilicher Konsens in den USA. Wir haben allerdings nicht damit gerechnet, dass Biden zurückrudern wird. Er setzt Obamas liberalen Interventionalismus fort, der den Imperialismus für Teile der Linken akzeptabel gemacht hat. Unter Obama schließlich wurde Gaddafi getötet und Libyen verkam zu einem Land mit Sklavenmärkten. In den USA wurde das Gefängnissystem ausgebaut und die Polizeiwillkür nahm so sehr zu, dass sich Black Lives Matter formieren musste. Dennoch wird Obama immer noch in liebevoller Erinnerung hochgehalten und nicht etwa als der Verantwortliche für imperialistische Massenmorde angeprangert, der er ist. Heute spricht sich Biden zwar gegen Hassverbrechen an asiatischen US-Amerikanern aus, nimmt aber auch nicht die Covid-19-Schuldzuweisungen gegen China zurück, die überhaupt erst zu diesen Ressentiments geführt haben. 30 anys de Radio Lliure a Barcelona. 30 anys contrabanda FM 91.4. Una veu lliure en un món poc lliure. Terra de ningú, ni mansland. An Herausforderungen mangelt es also nicht, denen sie sich mit ihrer Webseite und in den sozialen Medien stellen. Besonders viel Wert legen sie auf Design. Welche Rolle spielt es bei der Vermittlung ihrer Inhalte? Antwort: Eine gute Designsprache ist wichtig, besonders für Kollektive wie Kiao, deren Positionen zunächst einmal auf eine gewisse Skepsis stoßen. Um auch Leser zu erreichen, die von theorielastigen Texten eher abgeschreckt werden, bieten wir unsere Inhalte manchmal in leicht verdaulichen Häppchen an, etwa in Infografiken auf Instagram. Mit anderen Worten, linke Medien müssen den Trends des Mainstreams folgen, um die Aufmerksamkeit breiter Massen zu gewinnen. Da wir keine professionellen Journalisten sind und uns die Kapazitäten für Videoprojekte fehlen, wie sie beispielsweise Redfish hat, konzentrieren wir uns auf die Nische, die wir gefunden haben. Statt mit Echtzeitjournalismus wollen wir unsere Leser mit Analysen versorgen, die gründlich und intensiv recherchiert sind. Wie wählen Sie Ihre Inhalte aus? Wir verfolgen Themen nach persönlichem Interesse, reagieren aber auch auf brisante aktuelle Ereignisse. Unser Beitrag über die Erstürmung des Kapitols in Washington im Januar bot zum Beispiel eine zeitgemäße, tiefgründige Analyse der Konvergenz zwischen Imperialismus und Faschismus, während die meisten Medienkommentatoren nur damit beschäftigt waren, die Integrität der US-Demokratie hochzuhalten, anstatt über ihr ausbeuterisches Wesen zu sprechen. Wie ist grundsätzlich Ihre Haltung gegenüber Kritik an der chinesischen Politik? Für uns hat der Widerstand gegen Sinophobie, Imperialismus und Kriegstreiberei Priorität. Eine pro-chinesische Position ist für uns zweitrangig. Die Politik der Volksrepublik China kann nirgendwo anders als dort gemacht werden, denn jedes Land hat seine eigenen spezifischen Bedingungen. Unabhängig davon vertreten die Mitglieder von Qiao recht unterschiedliche politische Ansichten. In internen Debatten äußern wir uns oft auch kritisch über China. Ich persönlich würde mir zum Beispiel wünschen, dass dort mehr unternommen wird, um LGTB-Rechte zu stärken, nachdem in den vergangenen Jahren bereits wichtige Schritte in die richtige Richtung gegangen wurden. Ich vermute, dass einige Mitstreiter ihre gut gemeinte Kritik auch gern offen kommunizieren würden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, da die USA alles, was sie nur finden können, als Waffe benutzen, um einen Konflikt mit China zu rechtfertigen, sehen wir es nicht als unsere Aufgabe an, diese schädliche Agenda in irgendeiner Weise zu unterstützen. Das war ein Interview mit Herrn Hao Qin Kang, der ist Redakteur bei Qiao. Qiao ist ein Medienprojekt gegen Sinophobie. Wer das Ganze im Internet ein bisschen vertiefen möchte und diese Seite besuchen möchte, ich sage mal die Adresse, qiaocollective.com. Sie hören Niemandsland 91.4 FM. Es ist September. Wir haben noch ein paar schwüle Tage hier in der Innenstadt von Barcelona im Zentrum. Und es ist mittlerweile 2 Uhr am Mittag und ein bisschen Musik. Ein bisschen was für euch vorbereitet, ihr merkt schon, ich laber so ein bisschen um den heißen Brei, damit wir was aufbauen können, etwas vorbereitet für euch. Eine kleine Überraschung. Bei euch ist alles geil, ist alles cool bei euch, oder? Zu fahren und was ich sicher, wir würden einen schönen Abend haben. Dabei ist das ein Dick halt laid back, gemütlich auf meinem Balkon. Es war die Rede von einer Party, ich nicht mehr in der Lage nachzuhaken. Ich fand's okay, heute einfach keinen Plan zu haben. Deswegen lief ich mit den Gedanken, es wird schon irgendwie flohen. Wir kamen grad an, es schien schon viele Leute Spaß zu haben. Denn Schuhe stapelten sich jetzt schon über 3 Etagen. Wir gingen hinein, um zu sehen, ob sich der Abend hier wirklich lohnt. Es ging wie immer darum, das war keine Begrüßung abzuschlagen. Als ich mein Magen um sich selbst drehte wie Achterbahn. Inzwischen all den vielen Leuten, die noch kamen, sah ich diese Person. Oh. Mein Herz schlägt so laut wie meins, sie betritt den Raum. Ich versuch cool zu bleiben und so komplett relax. Ich glaub, ich brauch frische Luft. Kaum ein Herz schlägt so laut wie meins, sie sieht so gut aus. Ich versuch cool zu bleiben und so komplett relax. Ich glaub, ich brauch frische Luft. Sie einfach mal kurz nach ihren Namen zu fragen, kostet mich Überwindung, die 5 Flannen auch zu kam. Ich dreh mich rum, denk na und ich frag sie Ende des Songs. Die Masche mit Ignoranz scheint bei anderen gut geklappt zu haben. Es schenkte mir keine Beachtung, es ist recht abgefahren. Sie bewegt sich durch alle Zimmer, als ob sie hier schon ihr Leben lang wohnt. Oh. Kaum ein Herz schlägt so laut wie meins. Sie betritt den Raum. Ich versuch cool zu bleiben und zu komplett relaxed. Ich glaub, ich brauch frische Luft. Yeah. Kaum ein Herz schlägt so laut wie meins. Sie sieht so gut aus. Ich versuch cool zu bleiben und so komplett relaxed. Ich glaub, ich brauch frische Luft. Kaum ein Herz schlägt so laut wie meins. Sie betritt den Raum. Ich versuch cool zu bleiben und so komplett relaxed. Ich glaub, ich brauch frische Luft. Yeah. Слушайте радио Миманслан и будьте в сознании того, чего вы слушаете. Nur bei Nacht verstecke mich bei Licht. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 216. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1923. ¡Que declaramos el estado de guerra en Salamanca! Y con ayuda de Dios. ¡Es por la España! Die Ursprünge des Spanischen Bürgerkrieges, fünfter Teil. Am 14. April 1931 war in Spanien die Republik ausgerufen worden. Hatten wir im letzten, vierten Teil gesehen, wie die Linke von Anfang an durch heftige ideologische Flügelkämpfe geschwächt war, wie ferner die Landreform, besonders im Süden, sich nicht durchsetzen ließ, weil die Großgrundbesitzer sich weigerten, jene Gesetze anzuerkennen, die nämlich die Umverteilung des Landes regeln sollten, und weil die Gutsverwalter immer wieder Gewerkschaftsvertreter, die diese Gesetze überwachen und umsetzen sollten, gewaltsam vertrieben, oft sogar ermorden ließen von ihren Pistoleros, war die Frage nun, wie sollte die neue Republik durchgesetzt werden? Ein zynischer Kommentar der Reformgegner und Rechten hieß damals: Soll die Republik euch doch füttern? Comet Republica. Aber nicht nur die Besitz- und Arbeitslosen im ländlichen Süden, die über die Fortdauer der alten Machtstrukturen empört waren, auch die Arbeiter in den spanischen Städten zeigten sich über das Scheitern ihrer Hoffnung auf soziale Veränderungen zutiefst enttäuscht. Hier kamen noch die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise hinzu. Vor allem unter den ungelernten Arbeitskräften, etwa den Bauarbeitern, die während des Wirtschaftsbooms in den 20er Jahren in die Städte geströmt waren, nahm jetzt die Arbeitslosigkeit zu. Viele von ihnen lebten unterhalb des Existenzminimums. Doch die Republik vermochte die Situation nur in sehr begrenztem Umfang durch Sozialmaßnahmen abzumildern. Die Finanzpolitik lag vor allem in den Händen der Republikaner, die anders als die keynesianisch gesinnten Sozialisten eine monetaristische Politik bevorzugten. Sie waren lediglich bereit, Geld für Bildung auszugeben und nahmen sogar hohe Kredite auf, um neue Schulen zu bauen. Dennoch gab die republikanisch-sozialistische Regierung relativ betrachtet mehr Geld für Sozialmaßnahmen aus als jede andere zuvor. Doch die hohen Erwartungen, die breite Bevölkerungskreise an die Republik stellten, führten dazu, dass diese Leistungen paradoxerweise als politisches Versagen interpretiert wurden. Diese Entfremdung wurde nicht zuletzt noch dadurch verstärkt, dass ausgerechnet die Armen und Ausgegrenzten immer wieder mit den republikanischen Sicherheitsorganen aneinander gerieten. Während die Rechte im Parlament unentwegt Klage darüber führte, dass die Republik nicht imstande sei, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, lernten die Arbeitslosen und die für Hungerlöhne schuftenden Arbeiter den Staat immer wieder von einer ganz anderen Seite kennen. So kam es beispielsweise mehrfach zu schweren Zusammenstößen zwischen republikanischen Sicherheitskräften und demonstrierenden Arbeitern, etwa im Dezember 1931 in Castilblanco, im Januar 1932 in Arnedo Logroño und in Llobregat, Provinz Barcelona, im Januar 1933 in Casas Viejas, Andalusien. Zu diesen spektakulären Zwischenfällen kam es vor dem Hintergrund der Erfahrung alltäglicher Repression und Ausgrenzung. Die neuen Polizeieinheiten, die von der Republik in den Städten aufgestellt wurden, vertrieben Menschen mit Mietrückständen aus ihren Wohnungen. Laut Betreiben aufgebrachter Ladenbesitzer und der Handelskammer verbannten sie fliegende Händler von der Straße, die billige Nahrungsmittel an die Armen und Obdachlosen verkauften. Solche Zwischenfälle bestätigten nur immer wieder die Behauptung der linksradikalen Kritiker der Republik, vor allem der Anarchisten, dass sich nichts geändert habe, dass das Parlament und die Gesetzesreform nichts als Schwindel sei und dass die Besitzlosen von dem Staat nichts zu erhoffen hätten. Da die Reformen auf lokaler Ebene behindert wurden und die Weltwirtschaftskrise in Stadt und Land immer deutlicher zu spüren war, zeigten die Belastungen, denen der demokratische Staat ausgesetzt war, allmählich Wirkung. Die Republikaner konnten von denen, die im Alltag ihrer sozialen und bürgerlichen Rechte ständig beraubt wurden, kaum glaubhaft die Einhaltung der Spielregeln eines solchen Gemeinwesens verlangen. Dabei wurden diese Rechte angeblich sogar durch die Verfassung und Gesetzgebung ausdrücklich garantiert. Die Situation verschlechterte sich abermals, als die zersplitterte Linke im November 1933 miterleben musste, dass wieder eine konservative Regierung an die Macht gelangte. Die bis dahin beschlossenen Gesetzesreformen standen jetzt wieder nur auf dem Papier, und die Eliten versuchten sogar, jene kleinen Fortschritte der Landreform rückgängig zu machen, die man inzwischen auf kommunaler Ebene durchgesetzt hatte. Nur im Kontext dieser Wut und Enttäuschung über das Scheitern der Reformrepublik sind die Streiks und Demonstrationen zu verstehen, zu denen es 1934 kam. Sowohl die Jugendverbände der Linken als auch die radikalisierte konservative katholische und faschistische Jugend trugen den politischen Protest jetzt auf die Straße. Inzwischen hatte sich nicht nur das gesamte Gefüge der Spanischen Republik verändert. Die Mobilisierung der Jugendverbände und vor allem der jungen Frauen auf allen Seiten des politischen Spektrums drohte den Staat selbst grundlegend zu verändern. Die Empörung der Linken gipfelte im Oktober 1934 in dem Versuch, einen revolutionären Generalstreik zu verhängen. Dies gelang allerdings nicht einmal in Madrid, wo radikale Gruppen der sozialistischen Jugend die Führung übernahmen. In den nördlichen Bergbauregionen Asturiens, wo schon in der Vergangenheit immer wieder Arbeitskämpfe stattgefunden hatten und wo die Rezession besonders deutlich zu spüren war, kam es hingegen zu einem bewaffneten Aufstand. Die Bergleute hielten 2 Wochen durch, doch ihre Dörfer wurden von der spanischen Luftwaffe bombardiert, die Küstenstädte von der Marine unter Beschuss genommen und die Täler schließlich von Armeetruppen durchkämmt. Die Regierung griff mit außerordentlich repressiven Maßnahmen durch. General Franco, der zu dieser Zeit schon de facto das Kriegsministerium leitete, ließ die Gegend von marokkanischen Truppen und von Verbänden der Fremdenlegion besetzen, da er den spanischen Soldaten politisch misstraute. Die verfassungsmäßig garantierten Grundrechte wurden in ganz Spanien außer Kraft gesetzt. Für die Linke hatte dies katastrophale Folgen. 30.000 Menschen wurden festgenommen, viele davon gefoltert. Partei- und Gewerkschaftshäuser wurden geschlossen, die linke Presse zum Schweigen gebracht und sozialistisch dominierte Stadtparlamente aufgelöst. Politisch liberal denkende oder linksstehende Beamte wurden diskriminiert und Arbeitgeber und Firmenvorstände nutzten die Gelegenheit, um massenhaft Gewerkschaftsmitglieder und linke Aktivisten zu entlassen. Die Ereignisse im Oktober 1934 werden von Historikern häufig als Beleg dafür gewertet, dass der spanischen Linken nicht zugetraut wurde, sich an die demokratischen Spielregeln zu halten. Diese Einschätzung berücksichtigt jedoch weder die Komplexität der vorangegangenen Geschehnisse noch den Umstand, dass der Versuch der konservativen Regierung, die bestehende Sozialgesetzgebung auszuhebeln bzw. rückgängig zu machen, seinerseits eine Missachtung bestehender Gesetze war. Sie ignoriert überdies die Schlussfolgerung, die sich aus den Geschehnissen in Asturien ergibt, dass nämlich der Linken in der Tat keine andere Wahl blieb, als mit legalen, das heißt parlamentarischen Mitteln, für die Durchsetzung gesellschaftlicher Reformen zu arbeiten. Denn durch Einsatz physischer Gewalt konnte sie ihre Ziele keinesfalls erreichen. Das hatten auch schon andere, weniger spektakuläre Zusammenstöße der Arbeiterschaft mit der Staatsgewalt in den Jahren nach 1931 gezeigt. Nach den Vorgängen vom Oktober 1934 waren sich nicht nur die Führer der spanischen Sozialisten, auch jene, die sich zu strategischen Zwecken weiterhin einer radikalen Rhetorik bedienten, über diesen Umstand im Klaren, sondern auch eine große Zahl von Bürgern, die mit den Linken sympathisierten. In dem klaren Bewusstsein, dass die Linke nur gemeinsam etwas erreichen konnte, führte diese Erkenntnis zur Gründung eines neuen Wahlbündnisses der fortschrittlichen Kräfte, das in seinem Programm ausdrücklich die Wiederaufnahme der zwischen 1931 und 1933 praktizierten parlamentarischen Reformpolitik forderte und aus den Wahlen vom Februar 1936 als Sieger hervorging. An diesem Punkt trat das Militär in Aktion, aber nicht etwa, um die Revolution aufzuhalten, wie die Verantwortlichen behaupteten, sondern um jene Verfassungs- und Gesetzesreformen zu verhindern, die mit legalen Mitteln zu stoppen der Rechten offenkundig misslungen war, denn sie hatten ja die Februarwahlen verloren. Als der Führer der faschistischen Partei Spaniens sich im Frühjahr und im Sommer 1936 hinter einem Militärputsch stellte, kam es zu einer Annäherung zwischen Militär und ziviler Rechter, aber auch zwischen patrizischen und radikalen Konservativen. Doch was hätten die fortschrittlichen Kräfte der Linken tun können, um die Situation zu entschärfen? Eine Verstärkung des zögerlichen republikanischen Regierungskabinetts durch die Demokratische Sozialistische Partei wäre gewiss eine Verbesserung gewesen. Denn die Mitglieder dieses Kabinetts waren anscheinend unfähig, entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, obwohl es im Frühjahr 1936 ein offenes Geheimnis war, dass ein Militärputsch vorbereitet wurde. Doch die Sozialisten hatten ihre eigenen Probleme. Die Bewegung war in sich zersplittert. Und genau wie den Republikanern war auch den sozialistischen Führern, ungeachtet ihrer fortschrittlichen Sozialpolitik, die neue Politik der Massenmobilisierung, die seit Ausrufung der Republik um sich gegriffen hatte, alles andere als geheuer. Die Schwierigkeiten, vor die sich die neue spanische Demokratie in den 30er Jahren gestellt sah, waren ebenso komplex wie tief verwurzelt und daher nicht rasch zu lösen. Sofern man überhaupt von einem Scheitern der Republik sprechen kann, wieder so ein Gemeinplatz der Geschichtsschreibung, handelt es sich um eine ganz besondere Art des Scheiterns, da es den gewählten Repräsentanten des Staates nicht gelang, Teile des Offizierskorps daran zu hindern, einen Putsch anzuzetteln. Es ist eigentlich nicht Aufgabe des Historikers, sich auf unrealistische Spekulationen einzulassen. Gleichwohl könnte man sagen, dass nicht die tiefgreifenden Spannungen innerhalb der spanischen Gesellschaft Voraussetzung für den Erfolg des Putsches gewesen sind, sondern die Unfähigkeit der Republikaner und der Sozialisten zwischen 1931 und 1933 entscheidende politische Reformen durchzusetzen. Vielleicht vor allem das Scheitern des Versuchs, das öffentliche Leben zu entmilitarisieren. Aber wie der Historiker ebenso gut weiß, wer die Dinge im Rückblick betrachtet, unterliegt häufig der gefährlichen Illusion, klarer zu sehen. Die Gruppierungen, die den Militärputsch unterstützten, hatten allesamt Angst vor Veränderungen. Sei es vor einem Verlust an Wohlstand, vor beruflichen, gesellschaftlichen oder politischen Statuseinbußen oder vor dem Verlust religiöser oder aus der Geschlechterrolle erwachsener Sicherheiten. In den 30er Jahren war Spanien mit der Entstehung einer ganzen Serie von Kulturkämpfen konfrontiert, die in den Jahren des Bürgerkriegs selbst voll entbrannten. Und wie es in allen Kulturkämpfen der Fall ist, führte die Art und Weise, wie die Menschen aus ihren Ängsten einen Mythos machten, zum Ausbruch von Gewalt. Ermöglicht wurde dies alles aber erst durch den Militärputsch. Sein primärer Gewaltakt bestand darin, dass er sämtliche Möglichkeiten einer friedlichen Umgestaltung der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse buchstäblich ausradierte. Der Aufstand der Militärs zeigte zwar, wo fortan die Frontlinien verliefen, doch deren Bedeutung konnte am 18. Juli 1936 auch nicht annähernd erfasst werden. Was der Krieg zu bedeuten hatte, darüber entschieden später seine politischen Protagonisten und Opfer, die Freiwilligen und die zwangsrekrutierten Soldaten, die Arbeiter in der Rüstungsindustrie und die Wehrdienstverweigerer, nicht zuletzt die Flüchtlinge. Das heißt, alle, die in den folgenden 3 Jahren aktiv oder passiv an dem Konflikt beteiligt waren. Die für einen Putsch typischen Mechanismen verliehen dem Aufstand, der im Juli 1936 gegen die Massendemokratie geführt wurde, zwar einen traditionellen politischen Anstrich, aber die quasi sozialdarwinistische Mission der Putschisten, die im kolonialen Nordafrika geboren worden war, lautete, das großstädtisch geprägte Spanien zu erobern und zu säubern. Dieser Auftrag, mit dem wir uns im folgenden Kapitel noch ausführlicher beschäftigen werden, wies ebenso wie die Annäherung zwischen der Soldatenklique und dem spanischen Faschismus auf etwas völlig Neues voraus. In höchst widersinniger Weise griffen die Aufständischen in der öffentlichen Erklärung, die sie zum Zeitpunkt des Umsturzes verbreiteten, auf ein modernes Argument zurück. Sie rechtfertigten ihre Tat nämlich mit dem Hinweis auf deren Unterstützung durch die spanische Gesellschaft insgesamt. Damit bestätigten sie ungewollt und indirekt, wie tief der soziale und politische Wandel der Spätaufklärung bereits vollzogen war, den sie in Spanien durch ihren Putsch rückgängig zu machen suchten. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 216, eine Niemandslandproduktion 2021. Wie immer an dieser Stelle unser Literaturhinweis. Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch Der Spanische Bürgerkrieg von Helen Graham. In der Originalausgabe Helen Graham, The Spanish Civil War, A Very Short Introduction, erschienen Oxford, New York, Oxford University Press, 2005. Der Text wurde von Susanne Lenz ins Deutsche übersetzt. Die Autorin ist Professorin für spanische Geschichte am Royal Holloway College der University von London. No pasarán. Aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts hören wir jetzt den Hörtext des Monats September 2021 von Le Monde Diplomatique. Andreas Schirrer liest Yang Li und der Zorn der Männer von Zhang Zulin. Yang Li und der Zorn der Männer von Zhang Zulin. Sie fanden es unerhört. Eine Frau, die mit Männerbashing Geld macht. Ein Shitstorm tobt im chinesischen Netzwerk Weibo. Wütende User riefen gleich zum Boykott von Intel auf. Der Chiphersteller aus dem Silicon Valley gehört zu den größten in China aktiven Konzernen. Auslöser des tobenden Sturms war Intels neue Markenbotschafterin Yang Li, eine 29-jährige Comedian, Wegbereiterin und umstrittener Star der Stand-up-Comedy-Szene in China. Viele ihrer männlichen Landsleute fühlen sich von ihren Äußerungen tief verletzt und gedemütigt und überhaupt habe sie durch ihre Auftritte die Konfrontation zwischen Männern und Frauen angestachelt. In dem kurzen Werbespot, den Intel am 18. März 2021 ausspielte, gab es dabei gar nichts Beleidigendes oder auch nur Spöttisches gegen Männer. Lächelnd erklärt Yang Li darin nur, Intel stellt höhere Ansprüche als ich bei der Wahl meines Liebsten. Trotzdem war der Druck so groß, dass das US-amerikanische Unternehmen den Spot am selben Tag zurückzog. Ebenso alle Plakate und Werbematerialien, die die Comedian zeigten. Nachdem diese konzentrierte Aktion ein derart spektakuläres Ergebnis gezeitigt hatte, begann eine wahre Hexenjagd. Als Yang Li 6 Tage später live in einer abendlichen Teleshopping-Sendung im Internet auftreten sollte, bei der es um Tampons ging, stürzte sich eine Horde männlicher User auf die Website und drohte wieder mit dem Boykott der Sendung, wenn diese extremistische Feministin nicht ausgeladen würde. Diesmal jedoch organisierten Frauen eine Gegenwehr und posteten massenhaft ihre Unterstützung für die Künstlerin. Während der Kampf an der Geschlechterfront online tobte und beide Seiten einander zerfleischten, trat Yang Li auf. Und wegen des Wirbels, den die ganze Angelegenheit erzeugt hatte, sahen 1,6 Millionen die Sendung, die normalerweise nur ein paar tausend Zuschauer hat. Wer ist die Comedian, die solche Reaktionen auslösen kann? Yang Li stammt aus einer Bauernfamilie in der Provinz Hebei, der Nachbarprovinz von Peking. Sie studierte Design und machte 2 kurze, nach ihren Worten langweilige berufliche Erfahrungen. Im Oktober 2018 trat sie zum ersten Mal als Comedian auf, was bis dahin ein fast ausschließlich männlicher Beruf war. In ihren unkonventionellen Sketchen lästert sie seither über die Sorge der Frauen um ihr Aussehen, berührt darin aber auch Themen, die in China als Tabu gelten, wie Menstruation. Und sie nimmt die gängigen sexistischen Vorurteile aufs Korn, denen Frauen ausgesetzt sind. In kurzer Zeit wurde sie berühmt und berüchtigt, und man warf ihr immer wieder vor, dass sie Männer diskriminiere. Der Grund? Sprüche wie der folgende bei einer Show im August 2020, wo sie versicherte: Ich liebe Männer. Männer sind nicht nur wunderbar, sondern auch besonders geheimnisvoll. Ich weiß nie, was sie denken. Dann fügt sie nachdenklich und mit hintergründigem Lächeln hinzu: Wie kann ein Typ, der so schlicht wirkt, so selbstbewusst sein? Und das Publikum tobte vor Begeisterung. Der verkürzte Satz Pu Ke Xin, schlicht aber selbstbewusst, ist im Netz zum beliebten Meme geworden. Während viele Chinesinnen Yang Li genial finden und erklären, ihre Sketche sprächen ihnen aus der Seele, schimpfen männliche Chinesen, sie würde die Männer absichtlich erniedrigen. Im Dezember 2020 machte sich Yang Li in einer Fernsehsendung prompt über Männer lustig, die sich von ihr angegriffen fühlen. Einem Comedian, der ihr vorwarf, die Grenzen der Männer zu verletzen, entgegnete sie ironisch: Haben die Männer etwa moralische Grenzen, die sie nicht übertreten? Ein neuer Tsunami war die Folge. Dieser Satz war im Nu der erste Treffer in der Weibo-Suche. Über Yang Li ergossen sich Drohungen und Beleidigungen. Es hagelte Anzeigen bei der staatlichen Behörde für Rundfunk, Kino und Fernsehen. Ihre Sketche seien von sexueller Diskriminierung durchdrungen, da sie immer wieder alle Männer beschimpften, Hass verbreiteten, Konflikte in der Bevölkerung schürten, einen Geschlechterantagonismus beförderten und überhaupt der harmonischen Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft chinesischer Prägung schadeten. Dabei hat Yang Li mehrfach erklärt, dass sie nicht als Feministin bezeichnet werden möchte. Ein Etikett, das in China als Stigma gilt. Als die junge Frau aufzutreten begann, war die MeToo-Bewegung im Westen gerade auf dem Höhepunkt. In China war sie noch nicht angekommen. Statistisch liegt China übrigens bei der Geschlechtergleichstellung weltweit auf Platz 107 von 156. Den meisten Chinesen ist das ziemlich egal. Sie regen sich eher über die ungerechten westlichen Kriterien auf, wie ein User schrieb, der dafür viel Zustimmung erhielt. Was kümmert sie die neue Generation von Frauen, die überkommenen Normen ablehnt? Beijing News, eine Zeitung, die sich an ein eher gebildetes und liberales Publikum wendet, erklärt den Sexismus der Gesellschaft mit der Tradition, Wortmeldungen von Frauen im öffentlichen Raum herabzusetzen. Dies, so die Zeitung weiter, sei tief im soziokulturellen Erbe einer patriarchalischen Gesellschaft verwurzelt und verwehre Frauen bei bestimmten Themen die Mitsprache. Lü Pin, eine Vorkämpferin des chinesischen Feminismus, musste 2015 in den USA bleiben, nachdem sie an der jährlichen UN-Versammlung über die Rolle der Frauen teilgenommen hatte. Dort hatte sie ihrem Land vorgeworfen, eine patriarchalische Politik zu betreiben, bei der alle, die den Feminismus bekämpfen,

die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Woche vom 6. bis zum 20. September 2021. Beginnen wir mit dem Thema moderne Sklaverei. Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen Formen verboten. Das sagt die UN-Menschenrechtsdeklaration von 1948 in ihrem Artikel 4. Am 7. September 1956 versammelten sich die Mitglieder der Vereinten Nationen, um alle Formen moderner Sklaverei zu ächten. Das war vor 65 Jahren. Die Völkergemeinschaft war für die Menschenrechte. Die UN-Generalversammlung in New York nahm am 7. September 1956 die Zusatzkonvention über die Abschaffung von Sklaverei, Sklavenhandel sowie Sklaverei ähnlichen Einrichtungen und Praktiken an. Das Abkommen, das 1957 in Kraft trat, reagierte auf moderne Formen der Sklaverei, die bei der Verabschiedung der Antisklaverei-Konvention 1926 sowie der Erklärung der Menschenrechte von 1948 unberücksichtigt geblieben waren. Dazu gab es einen Hintergrund. Trotz des illegalen Status war Sklaverei millionenfach existent. 1950 wurden allein auf der arabischen Halbinsel 500.000 Sklaven gezählt. Weitere Brennpunkte waren Sudan, Uganda, Mauretanien, Indien, Pakistan, Myanmar, Thailand und Nordostbrasilien. Die Zusatzkonvention zählte zu den modernen Formen von Sklaverei, Schuldknechtschaft, Leibeigenschaft, Frauenhandel einschließlich Zwangsverheiratung und Zwangsprostitution sowie ausbeutende Kinderarbeit. In vielen Staaten besteht die Sklaverei fort. Die Islamische Republik Mauretanien, der Staat mit dem weltweit höchsten Sklavenanteil, schaffte 2007 auf Druck der UN die Sklaverei gesetzlich ab. Faktisch jedoch bestand sie dort fort. 10-15% der Einwohner Mauretaniens werden bis heute ausgebeutet. Kommen wir in unsere Gefilde. Eine Menschenrechtsorganisation hat deutsche Firmen wie den Discounter Lidl angezeigt. Der Vorwurf: Sie profitierten von der Zwangsarbeit in China. Nur in China? Berlin. Noch am Wochenende forderte Deutschlands Industrieverband BDI rote Linien für den Umgang mit China und appellierte an seine Mitglieder, sehr genau darauf zu achten, in ihren Wertschöpfungsketten an keiner Stelle Zwangsarbeit oder Kinderarbeit auftreten zu lassen. China verstoße immer wieder gegen die globalen Regeln, etwa bei der Achtung der Menschenrechte, warnte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Für Politik wie für Unternehmen gilt, dass sie ihre roten Linien kennen müssen, hinter die man nicht zurückgeht. Da müsse jedes Unternehmen für sich seine roten Linien finden, sagte der BDI-Chef. Für einige deutsche Unternehmen aber, haha, könnte diese Warnung zu spät kommen. Sie haben nun eine Klage am Hals. Die Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR, hat am Montag beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe Strafanzeige gegen mehrere deutsche Textilmarken und Händler gestellt. Die Klage richtet sich gegen die Discounter Lidl, Aldi Nord und Aldi Süd, zudem die Kleidungsketten C&A und Hugo Boss. Die Organisation wirft den Firmen vor, direkt oder indirekt von Zwangsarbeit von Uiguren in der chinesischen Region Xinjiang zu profitieren. Damit könnten die Unternehmen in Verbrechen gegen die Menschlichkeit involviert sein, lautet der Vorwurf. Die Klage des ECCHR gegen die deutschen Unternehmen hat es in sich. Seit Jahren weisen Nichtregierungsorganisationen auf das Risiko von Zwangsarbeit im Baumwoll- und Textilsektor in der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang hin. Die Region ist Heimat der muslimischen Minderheit der Uiguren, die von den chinesischen Behörden systematisch unterdrückt werden. Hunderttausende Uiguren sollen Berichten zufolge, in den letzten Jahren zeitweise in Umerziehungslager gesperrt worden sein. Die chinesische Regierung bestreitet das offiziell. Chinesische Staatsmedien haben die Lager aber selbst mehrfach erwähnt. Zugleich ist Xinjiang Chinas mit Abstand größtes Baumwollanbaugebiet. Mehr als 80% der landesweit hergestellten Baumwolle kommen aus der Region. Das entspricht rund einem Fünftel der Weltproduktion. Ein Großteil davon wird noch immer per Hand gepflückt. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch werden oft Uiguren dafür eingesetzt. Die chinesische Regierung würde Uiguren unter anderem zur Arbeit in der Textilindustrie zwingen, heißt es in der fast 100-seitigen Klageschrift. Die angezeigten Unternehmen würden ihren Zulieferlisten zufolge aktuell in Xinjiang produzieren und hätten das zumindest bis vor kurzem getan, kann man darin weiterlesen. Die angeklagten Unternehmen wiesen die Vorwürfe zurück. Lidl teilte dem ECCHR mit, dass es mit zwei Firmen in Xinjiang die ehemaligen Insassen der Umerziehungslager beschäftigt haben sollen, seit über einem Jahr nicht mehr zusammenarbeite. Hugo Boss betonte, dass das Unternehmen keinerlei Zwangs- oder Pflichtarbeit oder jegliche Formen der modernen Sklaverei toleriere. Wir gehen davon aus, dass bei der Herstellung unserer Waren unsere Werte und Standards eingehalten wurden und keine Rechtsverstöße vorliegen. Anderslautende Behauptungen weise das Unternehmen zurück. Auch andere internationale Modeunternehmen stehen unter Druck. Als die USA und EU im Frühjahr wegen der anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in der Region Sanktionen gegen chinesische Regierungsmitglieder verhängten, erklärten Nike und H&M, keine Baumwolle mehr aus Xinjiang zu beziehen. Daraufhin standen die Marken allerdings in China am Pranger. In den sozialen Medien rief unter anderem die einflussreiche kommunistische Jugendliga zum Boykott dieser westlichen Marken auf. Das ECCHR fordert die Generalbundesanwaltschaft auf, die mutmaßliche Zwangsarbeit und die mögliche rechtliche Verantwortung der Unternehmen zu untersuchen. Die Leiterin des ECCHR-Programms Wirtschaft und Menschenrechte, Miriam Sage-Maas, erklärte, es sei inakzeptabel, dass europäische Regierungen China für Menschenrechtsverletzungen kritisieren, während die Unternehmen womöglich von der Ausbeutung der uigurischen Bevölkerung profitierten. Tatsächlich sind Unternehmen verpflichtet, völkerstrafrechtliche Standards einzuhalten, selbst wenn sie Geschäftsbeziehungen in repressiven Ländern unterhalten. Falls sich der Verdacht der Zwangsarbeit bestätigen sollte, so sage Maas, sei es höchste Zeit, dass die Verantwortlichen in den Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda and Niemands Land. Naja, in China, da schaut man gerne hin, was da alles nicht funktionieren soll. Aber Sklaverei, meine Güte, die gibt es sogar hier in unserer schönen Stadt Barcelona. Zwangsprostituierte, Ausgebeutete, in schmutzigen kleinen Lagerhallen zusammengepfercht, wo sie an Maschinen sitzen, für Hungerlöhne. Allüberall auf der Welt ist das leider ein Phänomen. Gut, kommen wir zum Lehrermangel in Berlin. Ich habe hier eine Nachricht vorliegen. Da geht es darum, dass es zu wenig Lehrer gibt. In den Berliner Schulen wird 2025 jede dritte Stelle unbesetzt sein. Das berichtet Welt am Sonntag. Die Minimalanforderungen an Quereinsteiger würden laufend gesenkt. Ein Grund sei, dass die Lehrer im Nachbarland Brandenburg verbeamtet werden, in Berlin nicht. Viele Berliner Lehrer kündigen deshalb und ziehen ins Umland oder pendeln zur Arbeit. Thema Ausbeutung. Jakobs Kaffee macht Lohn-Minus-Angebot. Jawohl. Derzeit stößt den Beschäftigten des Jakobs-Werkes in Berlin-Neukölln der Kaffee bitter auf. In den Betrieb, der den Jakobs-Kaffee und die Tassimo-Discs herstellt und der dem Unternehmen Jakobs Dove Eckbarts JDE gehört, stocken die Tarifgespräche. In der Verhandlung am 16. August bot die Unternehmensseite den 400 Beschäftigten eine Lohnerhöhung an, die auf das Jahr gerechnet 1,67% beträgt. Die Inflation liegt derzeit bei 3,8%, wie die NGG am Freitag erklärte. Wegen des Lohn-Minus-Angebots hat die NGG die Beschäftigten am Montag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Internationales, Mexiko-Stadt. Die Bürgermeisterin lässt eine Kolumbus-Statue entfernen. Eine Statue von Christoph Kolumbus im Zentrum von Mexiko-Stadt soll durch ein Denkmal zu Ehren indigener Frauen ersetzt werden. Das teilte die Bürgermeisterin der mexikanischen Hauptstadt, Claudia Sheinbaum, am Sonntag Ortszeit mit. Die linke Politikerin begründete den Schritt mit der Rolle des genuesischen Seefahrers in spanischen Diensten in der Kolonialgeschichte Amerikas. Die Statue soll laut Scheinbaum nicht ganz aus dem Stadtbild verschwinden, sondern an einem anderen, weniger prominenten Ort, dem kleineren Amerika-Park im Stadtteil Polanco, wieder aufgestellt werden. Die neue Statue soll bis Ende des Jahres fertig sein und den Namen Tlali tragen. Das bedeutet Land in der Aztekensprache Nahuatl. Die Kolumbus-Figur stand seit 1877 an der Prachtstraße Paseo de la Reforma. Sie wurde bereits im vergangenen Oktober entfernt, um sie zu restaurieren, hieß es damals. Zuvor hatten Aktivisten gedroht, sie am 12. Oktober vom Sockel zu stoßen. An diesem Tag wird in zahlreichen Ländern in Amerika der Ankunft von Kolumbus 1492 in der sogenannten Neuen Welt gedacht. Kolumbus, der lebte von 1451 bis 1506, wird häufig als Entdecker Amerikas bezeichnet. Die mit seinen Reisen verbundene Gewalt gegen die Ureinwohner sowie sein Beitrag zum transatlantischen Sklavenhandel werden dabei aber oft nicht thematisiert. Thema Russophobie. Moskau, Berlin agiert russlandfeindlich. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat deutschen Politikern und Medien ein gezieltes Vorgehen gegen ihr Land vorgeworfen. Ich würde sogar von einer Verschwörung deutscher Sicherheitsbeamter, Politiker und Medienunternehmen in Bezug auf Russland sprechen, schrieb Sacharowa am Montag im Netzwerk Telegram. Sie verwies unter anderem auf die Berichterstattung deutscher Medien über nicht genehmigte Demonstrationen in Russland und sprach von Versuchen der Einflussnahme auf die inneren Angelegenheiten Russlands. Einmal mehr beklagte Sacharowa auch Einschränkungen für Russlands Staatsmedium RT in Deutschland. Dort seien alle Kräfte auf die Neutralisierung von RT ausgerichtet, schrieb sie. RT plant schon länger ein deutschsprachiges TV-Programm, hat in der Bundesrepublik aber keine Rundfunkzulassung. Eine Meldung aus Tel Aviv. 6 verurteilte palästinensische Häftlinge sind in der Nacht zu Montag aus einem israelischen Gefängnis entkommen, schreibt die Junge Welt. Die Gefangenen seien durch einen Tunnel aus dem Hochsicherheitsgefängnis Gilboa im Norden des Landes geflohen, berichteten israelische Medien unter Berufung auf den Gefängnisdienst. Demnach sollen sie sich ein Loch in einem bereits existierenden Tunnel gegraben und auch Hilfe von außerhalb bekommen haben. Jetzt eine Meldung aus dem früheren Jugoslawien. Montenegro, Regierungschef verurteilt Proteste. Podgorica, die gewaltsamen Proteste gegen die Amtseinführung des serbisch-orthodoxen Kirchenführers Joannikije am Sonntag sollte nach Einschätzung der Regierung den Staat und seine Führung destabilisieren. Dies sagte der montenegrinische Regierungschef Zdravko Krivokapic am Montagabend vor der Presse in Podgorica. Bei Zusammenstößen zwischen Gegnern der serbischen Kirche und der Polizei waren in der historischen Hauptstadt Cetinje rund 60 Menschen verletzt worden, je zur Hälfte Polizisten und Demonstranten. Entschiedene Maßnahmen der Polizei hätten aber verhindert, dass bestimmte Strukturen, die eine Destabilisierung angestrebt hätten, ihr Ziel erreichten, sagte Krivokapic. Mit den Kräften, die eine Destabilisierung angestrebt hätten, meinte der Regierungschef, der sich um eine Wiederannäherung an Serbien bemüht, das Lager des amtierenden Staatspräsidenten Milo Djukanovic, der sich am Wochenende selbst in Cetinje gezeigt hatte. Die Präsidentenpartei DPS hatte im Vorjahr nach 30 Jahren an der Macht die Parlamentswahl verloren. Djukanovic, dem seine Gegner Korruption und Nepotismus vorwerfen, amtiert seitdem in einem gespannten Verhältnis zur neuen Regierung. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Thema Krieg und Frieden. NATO-Konferenz zur Abrüstung in Kopenhagen. Das Kriegsbündnis NATO hat im dänischen Kopenhagen am Montag seine 17. Konferenz zu Fragen der Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen begonnen. In seiner Eröffnungsrede warnte Generalsekretär Jens Stoltenberg China vor dem Bau neuer Raketensilos. Das Land könne seine atomaren Fähigkeiten dadurch signifikant erhöhen, so der Norweger, der zudem erklärte, Als eine globale Macht hat China globale Verantwortung bei der Rüstungskontrolle. Die NATO-Konferenz wird an diesem Dienstag fortgesetzt. Zum Thema NATO gibt es auf der Homepage der Jungen Welt einen Kommentar von Herrn Arnold Schölzel. Der heißt, die NATO wird nett, der Pakt befasst sich mit Abrüstung. Hier schreibt Herr Schölzel, gemessen an früheren Zeiten geht es der NATO nicht besonders gut. Alles war im Kalten Krieg einfacher. Das erklärte Paktgeneralsekretär Jens Stoltenberg am Montag so. Damals mussten nur die einsatzbereiten Atomsprengköpfe gezählt werden und schon war ein Abrüstungskontrollabkommen möglich. Heute geht es um Algorithmen, künstliche Intelligenz und autonome Waffensysteme, die kaum erfassbar sind. Und mit der Sowjetunion ließ sich reden, aber das heutige Russland ignoriert das Völkerrecht und hat neuartige Überschallwaffen einsatzbereit, während Chinas Aufrüstung rasch expandiert. Nach der wilden NATO-Flucht aus dem illegalen Krieg gegen den Terror in Afghanistan ändert sich an der Propaganda nichts. Aber ansonsten tut sich was. Stoltenberg sprach online auf der 17. NATO-Konferenz über Rüstungskontrolle, Abrüstung und die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen, die am Montag in Kopenhagen begann. Lustiges NATO-Thema? Irrtum. Das Bündnis will, so Stoltenberg, eine atomwaffenfreie Welt, hat bereits große Erfahrung mit funktionierender Rüstungskontrolle und ist dafür die ideale Plattform. Bei so viel Friedenskompetenz kann der politische und soziale Trümmerhaufen, der in Afghanistan hinterlassen wurde, glatt vergessen werden. Die Fachleute in der dänischen Hauptstadt staunten und einer fragte, was Stoltenberg denn nun meine. Will die NATO robust gegen Russland vorgehen oder neue Verträge mit dem Schurkenstaat schließen? Stoltenbergs Antwort ließ an Unklarheit nicht zu wünschen übrig. Selbstverständlich beides. Keine Abstriche bei Abschreckung und Rüstung, aber Rüstungskontrolle obendrein. Da gäbe es seit der Verlängerung des New START-Abkommens über die Begrenzung strategischer Atomsprengköpfe durch USA und Russland um 5 Jahre bis 2026 ein Fenster für Verhandlungen. Stoltenberg, Rüstungskontrolle ist in unserem Interesse und nicht, weil wir so nett sind. Das enthält einen Hauch von Wahrheit. Kürzlich wollten die Kriegsherren aus Washington und Brüssel noch den Atomkrieg durch Neuentwicklung smarter Bomben wieder für und gewinnbar machen. Dafür war und ist die NATO die ideale Plattform. Nun haben Russen und Chinesen reagiert und diese Reihenfolge erklärt die Welt außerhalb der NATO. Wladimir Putin stellt neuartige Waffen der russischen Streitkräfte vor und in Dienst. China erobert den Weltraum. Daraufhin entdecken die verhinderten Weltkriege aus Washington und Brüssel ihr Eigeninteresse und werden nett. Ansonsten geht es weiter wie in Afghanistan und anderswo gewohnt. Am Mittwoch wird das operative NATO-Führungshauptquartier, das heißt ein Generalstab, in Ulm eingeweiht. Es habe sich bereits beim größten antirussischen Manöver dieses Jahres, Steadfast Defender 2021, bewährt. Krieg hat Vorrang. Ich verlas einen Kommentar von Arnold Schölzel. Veröffentlicht am 7.9.2021 in der Zeitung Junge Welt. Die NATO wird nett. Ich seh nichts, wie die Sonne geht. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Woche bzw. für die Wochen vom Montag, dem 6. September bis zum 20. September 2021 im Niemandsland. Die Natur schlägt zurück. Schwere Unwetter mit Überschwemmungen und Millionen Sachschäden fegten am vergangenen Wochenende über Katalonien hinweg. 77 Liter Regenwasser gingen in einer knappen halben Stunde pro Quadratmeter nieder und verwandelten etwa in der Ortschaft Alcanar bei Tarragona die Straßen in reißende Flüsse. Autos und Zäune und urbanes Mobiliar wurden fortgerissen. Tote und Verletzte gab es glücklicherweise nicht zu beklagen. September ist immer ein sehr spezieller Monat hier in Barcelona. Da gibt es verschiedene Ereignisse. Erstmal der 11. September, die sogenannte Diada. Das ist das Fest des Katalanismus. Und dann gibt es die Mercè-Festtage. Mercè ist die Stadtpatronin. Vom 23. bis zum 26. September finden in diesem Jahr erneut die beliebten Festas de la Mercè zu Ehren, wie gesagt, der Stadtpatronin Mercè statt. Wieder, wie schon im vergangenen Jahr, unter Pandemiebedingungen. Die Tageszeitung El Periódico de Catalunya titelte am Freitag zum Thema Mercè-Feste: Barcelona sieht dem Mercè-Fest entgegen, doch ohne Impfstoff gegen die Botellones. Die öffentlichen Sauf- und Lärmfeste, die des Nachts an vielen Orten der Altstadt und der Barceloneta von tausenden Jugendlichen abgehalten werden, bereiten dem Rathaus und den Gesundheitsbehörden und natürlich den Anwohnern seit langem schon Kopfzerbrechen. Es gelten immer noch viele der Covid-19-Schutzregeln und Versammlungsverbote, die übrigens am kommenden Freitag aufgehoben werden, doch kaum jemand der Sauf- und Partyleute hält sich daran. Hinzu kommen jetzt die wieder zu Tausenden in die Stadt einströmenden Touristen, per Billigflugzeuge, aber auch per Kreuzfahrtschiffe, die in Barcelona also all das tun, was bei ihnen zu Hause verboten ist. Jedenfalls haben die Organisatoren des Festes die 22 Veranstaltungsorte nach sanitären Schutzmaßnahmen genau ausgestattet. Es gibt Umzäumungen, begrenzte Teilnehmerzahlen und vorherige Anmeldepflicht via Internet. Die Behörden rufen die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, wilde öffentliche Menschenansammlungen zu meiden, zu verhindern und nicht daran teilzunehmen. Sehr schön und erwähnenswert ist in diesem Jahr das offizielle Festplakat zu Mercè geworden, das die Illustratorin Malika Favre entworfen hat. Es zeigt eine feenhaft schöne Mercè mit Krone auf dem hübschen Kopf und einem zauberhaften Kleid, dessen Verzierungen sich aus urbanistischer Symbolik der Stadt Barcelona und der Geschichte Barcelonas zusammensetzen. Die Festrede zu Mercè wird dieses Jahr die Barackenbewohnerin, die Barraquista, Frau Custodia Moreno halten. Übrigens, Frau Custodia Moreno ist die erste Barraquista, die eine Universität besucht hat. Die Feiern zu Ehren der Mercè gibt es jetzt seit mittlerweile 150 Jahren. Wir haben also in diesem Jahr das 150. Jubiläum der Mercè-Feste. Das genaue Konzept, mit dem die Polizei die Straßenschlachten verhindern will, wie sie in diesem Sommer bei den Straßenfesten in den Bezirken Gracia und Sants stattfanden, steht noch nicht fest. Allein Appelle an die Vernunft werden da allerdings nicht reichen. Thema Hungerstreik auf der Plaza San Jaume. Die Bürgerinitiative Plataforma de la Lucha y Apoyo al Ocio Nocturno, das heißt Bürgerinitiative zum Kampf und zur Unterstützung der nächtlichen Vergnügungsaktivitäten, zur Unterstützung der Nachtlokalunternehmer, hat ein Protestzeltlager vor dem Palast, dem Palau de la Generalitat, installiert. Seit Mittwoch vergangener Woche befindet sich dort eine Gruppe von Lokalbesitzern im Hungerstreik. Sie werden von den Berufsverbänden der Nachtlokal- und Diskothekenbetriebe unterstützt. Die Schließung der Nachtlokale habe katastrophale Folgen für alle dort Beschäftigten, so ein Sprecher der Plattform. Bürgermeisterin Ada Colau erwägt, Wie das Rathaus vor ein paar Tagen mitteilte, das Öffnungsverbot für Nachtlokale und Diskotheken noch vor Beginn der Merceifeste schrittweise zu lockern. Golau verspricht sich davon sowohl eine Entlastung an der Bodejones-Front als auch eine Erleichterung für den Nachtlokalsektor. Eine Umfrage. El Periódico de Catalunya und der Radiosender Cadena Ser haben am 2. September 2021 das Thema der Aufhebung der Mautpflicht, das heißt Bezahlautobahn, für die Benutzung der katalanischen Autobahnen, besonders der vielbefahrenen A7, zum Thema gemacht. Die Frage lautete: Glauben Sie, dass das Ende der Bezahlpflicht für die Autobahnbenutzung zu einem Verkehrschaos durch Überfüllung nach sich ziehen wird? Nein, no, 60%. Ja, sie, 40%. Die neuesten Zahlen von der Covid-19 bzw. von der Impffront. Die für Gesundheit verantwortliche Consejería der Generalitat hat angekündigt, 1 Million Telefonanrufe zu tätigen, um alle Nicht-Geimpften von der Impfung zu überzeugen. Auch SMS sollen zu Tausenden verschickt werden. Ein paar Zahlen zur Impfschutzsituation hier in Katalonien. 92% aller über 40-jährigen Personen sind mittlerweile geimpft. 67% aller zwischen 30 und 39-Jährigen sind ebenfalls geimpft. 60% aller zwischen 20 und 29-Jährigen sind immun, das heißt ebenfalls mit beiden Impfungen ausgestattet. 32,2% aller Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren sind vollständig geimpft. Da fehlen also noch einige. 33.376.693 Personen sind in Spanien mittlerweile gegen Covid-19 geimpft. Das entspricht 70,3% der Gesamtbevölkerung. Bis zum Ende dieses Monats September hat das Gesundheitsministerium die Impfung von 80% der Bevölkerung vorgesehen bzw. angestrebt. Wohnhölle Barcelona. Das Rathaus von Barcelona hat am Mittwoch vergangener Woche die Schirmherrschaft über eine zwangsgeräumte Frau, die ist Mutter von drei Kindern, die Kinder sind 6, 9 und 17 Jahre alt, übernommen. Der älteste Junge der Frau leidet an Leukämie. Die Frau mit dem Namen Alejandra bewohnte ein Zimmer im Bezirk La Salut in Badalona zur Untermiete. Dann saß sie plötzlich auf der Straße. Niemand hatte sie von der Zwangsräumung unterrichtet. Die Behörden stellen der Familie nun eine Hotelunterbringung zur Verfügung, bis sie eine neue Bleibe gefunden hat. Von der neuen Wohnung wird das Rathaus die Kosten des Mietvertrags sowie die Hälfte der Mietkosten pro Monat übernehmen. Alejandra hatte mit ihren Kindern einiges an Ängsten auszustehen, bis sie nach tagelangem Hin und Her endlich die beruhigende Hilfe zugesagt bekam. Eine Mutter während der Pandemie mit drei Kindern an einem Regentag auf die Straße zu setzen, war selbst den oft hartherzigen Bürokraten der Generalitat zu viel bzw. zu heikel. Russland hilft, die Russenschiene. Die politische Führung der Generalitat unter dem geflüchteten Ex-Präsidenten Carles Puigdemont hat nun zugegeben, dass sie zwischen 2017 und 2020 Kontakte zur russischen Regierung unterhalten hatte, damit Russland sie bei ihrem Versuch zur Gründung eines Separatstaates unterstütze. In einem Artikel der New York Times spricht der Chef von Puigdemonts Büro, ein Herr Josep Lluís Alay, zum ersten Mal offen von diesen Kontakten zur Kremlführung. Auch gab der Puigdemont-Vertraute zu, während der von Independentisten provozierten Straßenkrawalle im Oktober 2019 Treffen mit Regierungsvertretern Russlands abgehalten zu haben. Bisher hatten Puigdemonts Leute die Russland-Kontakte stets als Erfindung des spanischen Geheimdienstes abgetan. Die spanischen Sicherheitsbehörden hatten die Ermittlungen von Puigdemonts Russland-Abenteuer als Operation Volo bezeichnet. Alay musste nun zugeben, dass er sich im Oktober 2019 mit dem Oberst der russischen Sicherheitsbehörde Artimon Likoyanov getroffen hatte, alias Sumin. Puigdemont wollte als Gegenleistung für russische Propagandahilfe die Unterdrückung der russischen Minderheit in der Ukraine anprangern. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4. Casa Met des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Katalanisches Labyrinth. 4 Jahre nach jenem konfusen heißen Herbst des sogenannten Prozess entdeckt der katalanische Separatismus seine Achillesferse. Das schreibt El Periódico in seiner Montagsausgabe von dieser Woche. Relevante Stimmen des Sezessionismus beginnen mit einer ersten scheuen Selbstkritik über ihren Irrtum, damals ein Gesetz des Bruchs mit Spanien im katalanischen Regionalparlament beschlossen zu haben. Nun heißt es, dass es damals die Fraktion von Junts pel Sí gewesen wäre, die die einseitige Abspaltung als Gesetz beschlossen hätte, während die Regierung selbst dann nicht gewusst hätte, wie sie das Ganze noch hätte stoppen sollen. Klingt sehr verworren und kraus, aber so sind die nun mal. Die sogenannte DUI, das heißt die einseitige Unabhängigkeitserklärung von Spanien, nahm dann ihren verhängnisvollen Lauf, wie es so schön heißt. Damals hatten 53% der separatistischen Stimmenmehrheit im Parlament, die allerdings nur 47% der Wählerstimmen repräsentierten, beschlossen, das Autonomiestatut von 1978, das von 91% aller Katalanen beschlossen worden war, zu beenden. Nun gibt es also erste zarte Versuche, die DUI als Irrtum zu benennen, die einseitige Loslösung von Spanien per Regionalgesetz. Thema Stadt und Straßen. Obrim Carrers, öffnen wir die Straßen. Oder wir öffnen die Straßen, kehrt nach der Sommerpause zurück. Es handelt sich hier um die vom Rathaus organisierte Sperrung von bestimmten Straßenabschnitten für den Autoverkehr, um sie zu Fußgängerzonen zu erklären. Dieses Wochenende geht's los. Die Idee ist es, sowohl die Straßen als Spielräume für Sport und Spiel zu nutzen, als auch die Geschäfte bzw. die kommerziellen Räume zu unterstützen. Grande Gracia, La Calle de Sanz und andere werden am kommenden Wochenende, dem 11. und dem 12. September, zu Fußgängerzonen. Erst Oktober 2017, juristisches Nachspiel. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat in seinem jüngsten Urteil die Klagen von Independentista-Aktivisten, Anwohnern des katalanischen Bages, als ungerechtfertigt zurückgewiesen. Die Separatisten hatten in Straßburg beim Gerichtshof für Menschenrechte die Polizeieinsätze während der Durchführung des verbotenen Abspaltungsreferendums am 1. Oktober 2017 als Verstoß gegen die Menschenrechte bezeichnet, besonders des Grundrechts der freien Meinungsäußerung, wie es in der EU-Verfassung garantiert wird. Die Kläger, 2 Anwohner des 2000 Einwohner zählenden Dorfes Bages, waren zusammen mit 14 weiteren Separatisten leicht verletzt worden, als die Guardia Civil das illegale Wahllokal in einer Schule geräumt hatte. Das Urteil ist endgültig. Es besteht keine Möglichkeit eines Revisionsverfahrens. Una veu lliure en un món poc lliure. Terra de ningú, ni Manslans. Katalanisches Labyrinth 2. Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau hat zwar das Recht auf ein Referendum für den katalanischen Independentismo befürwortet, hat aber gleichzeitig in einem Interview auf TV3, das ist das von den Katalanisten kontrollierte Fernsehen, betont, man solle doch endlich aufhören, sich mit der Maximalforderung selbst zu belügen und das großmäulige Gerede lassen, stattdessen zu einer vernünftigen Politik für die Bürgerinnen und Bürger zurückkehren. Wütende Reaktionen aus dem Separatistenlager waren die Folge. Marta Vilalta von ERC sagt, 80% aller Katalanen wollten das Referendum und so weiter. Elsa Artadi von den rechten Junts pel Sí greift Colau mit dem Argument an, dass sie nicht auf der Seite der Mehrheit aller Katalanen stehe. Colau würde sowieso Barcelona ganz verkommen lassen als Bürgermeisterin. Ada Colau wird im Separatistenlager gehasst und beschimpft, weil sie sich mit Hilfe von Manuel Valls vor 2 Jahren hatte zur Bürgermeisterin wählen lassen und so den Separatisten die Kontrolle über das Rathaus verwehrt hat. Colau erklärte, sie habe das Hin und Her Pim Pam Pum, sagt sie, der Independentistas gründlich satt mit ihrer Dauerpolemik über die Abspaltung. Noch eine Umfrage, ebenfalls durchgeführt von der Cadena Ser und El Periódico de Catalunya. Glauben Sie, dass die Gesetze der Independentista Generalitat zur Loslösung von Spanien im Jahr 2017 ein Irrtum waren? Sie ja, meint die große Mehrheit von 88%. No, nein, nur 12%. Thema Sprachendiskriminierung. Der oberste katalanische Gerichtshof, Tribunal de Justicia de Catalunya, hat angeordnet, dass die Prüfungen für die Zulassung zum Studium an den katalanischen Hochschulen und Universitäten in allen drei offiziellen Sprachen der Region abgehalten werden müssen, wenn ein Bewerber oder eine Bewerberin das wünscht und dass die Sprachwahl, die er oder sie trifft, anonym bleiben muss. Drei Sprachen kann man offiziell wählen, um die Abitursprüfung in Katalonien abzulegen: Katalanisch, Spanisch und Aranés. Eine Klage des Sprachschulverbandes AEB, Assemblea por una Escuela Bilingüe, das ist die Versammlung für eine bilingue Schule in Katalonien, war dem Urteil vorausgegangen. Thema Homophobie in Katalonien bzw. in Barcelona. Das Rathaus von Barcelona tritt im Fall der mutmaßlichen homofeindlichen Aggression am Strand von Somorrostro am vergangenen 29. Mai als Nebenklägerin auf. Dies erklärte gestern am 7. September Herr Marc Serra, der ist Konzejal für Recht, Bürgerrechte und Inklusion, zusammen mit der Direktorin für den Bereich Bürgerrechte, Frau Anabel Rodriguez. Dies geschah im Rahmen der Präsentierung des Rechenschaftsberichts des Büro für Nichtdiskriminierung, Oficina por la No Discriminación. Marc Serra erklärte, dass es sich um einen besonders schwerwiegenden Fall von homophobem Hass und Aggression handelte. Es gebe drei Verhaftete. Eines der Opfer, die Opfer waren zwei Männer, musste sich einer schwierigen Kieferoperation unterziehen. Serra erklärte ferner, dass bei 64% aller Aggressionen rassistische, xenophobe und LTGBI-feindliche Motive zugrunde liegen. Die UND hat im ersten Halbjahr 2021 125 Verfahren aufgrund von Rechtsverletzungen und Diskriminierungen eröffnet. Das sind 13% mehr als im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres 2020. Barcelona feiert. Die Mercè-Feste, wie eingangs schon gesagt, stehen vor der Tür, nämlich vom kommenden 23. bis zum 26. September 2021. Die Festleitung setzt dieses Jahr wiederum sehr stark auf die Musik und besonders die lokale Musik, das heißt die Musik von Künstlern und Gruppen hier aus Barcelona und Umgebung. 12 Bühnen unter freiem Himmel wird es geben. Dabei ist ein Kriterium, wie schon in den letzten Jahren, die Dezentralisierung der Ereignisse, um Massenaufläufe zu verhindern. Es wird Konzerte von insgesamt 114 Künstlerinnen und Künstlern und Gruppen geben, mit einer maximalen Zuschauerzahl von 3000 Personen und Sitzplätzen pro Event. Alle Konzerte werden gratis sein, doch sollte man sich früh genug seinen Platz reservieren. Zwei Eintrittskarten können pro Person auf der Webseite der Mercè-Feste bestellt werden. Ab dem 14. September, das ist der Dienstag kommender Woche, ist die Seite freigeschaltet. Es sind nicht die Feste, die wir gerne organisiert hätten, aber wir können dennoch mit einem Kompromissangebot von Seiten der Stadt der Kultur eine Bühne geben. Das sagte Daniel Granados, der ist Delegado für Derechos Culturales des Rathauses, in seiner Präsentierung des Festivalprogrammes am vergangenen Montag. Er bedauerte auch, die Einschränkungen vornehmen zu müssen, die von der Pandemie auferlegt werden. Zwei neue Veranstaltungsorte gibt es neben den bekannten üblichen Orten, wie gesagt, an der Moll de la Fusta oder dem Teatre Grec. Das ist das Fußballstadion von Teixonera Valdebron und die Plataforma Marina del Forum. Mm-hmm. Eine Meldung zur Rambla-Reform. Die Inhaber der ehemaligen Vogelbuden, der Ex-Pajareros auf der Rambla, seit ein paar Jahren Souvenirs, Krimskramsbuden, wollen sich juristisch gegen ihre Räumung zur Wehr setzen und verkündeten am gestrigen Dienstag, dass sie das Rathaus beim Amtsgericht der Stadt verklagen werden. Die Räumung der Souvenirbuden ist für den 17. September vorgesehen. Auch haben die Ex-Pajareros, Ex-Vogelhändler, beim Rathaus bereits eine Unterschriftenliste eingereicht, auf der 80.000 Personen gegen die Räumung protestieren. Thema Versammlungsverbote und Einschränkungen. Die Landesregierung Govern wird die Beschränkungen der Versammlungsfreiheit in Katalonien, die sich auf 10 Personen maximal beschränkte, ab Freitag, dem 10. September aufheben. Genau einen Tag vor dem katalanischen Diada-Feiertag, dem 11. September, wo die Generalitat selber versucht, die Massen auf die Straßen zu holen. So werden gleichzeitig auch alle Demonstrationen legal. Die Sprecherin des Govern, Patricia Plaja, verkündete dies am Dienstag vor der Presse. Auch empfehle man aber trotzdem die von Procicat, das ist die katalanische Gesundheitsbehörde, verlangten Abstands- und Maskenregeln einzuhalten. Bei Versammlungen und Veranstaltungen in Räumen und Sälen wird der Anteil der Raumauslastung von 30% auf 40% Publikum erhöht. Und die letzte Meldung kommt von der Feierfront, der Botellonfront. Zum anderen teilte die Guardia Urbana mit, dass im Laufe dieses Sommers bisher insgesamt 271.000 junge Menschen von Stränden, Straßen und Plätzen bei nächtlichen Sauffesten, den sogenannten Botellones, vertrieben bzw. geräumt worden sind. An insgesamt 2080 Orten seien solche Räumungen von der Polizei vorgenommen worden. 7612 Strafgelder wurden verhängt. Angesichts der Merced-Feste plant die Guardia Urbana mit zusätzlichen Einsatzkräften und einem neuen Sicherheitskonzept vor Ort zu sein. Und das waren unsere Barcelona-Nachrichten für den heutigen Niemandsland-Barcelona-Teil. Ich hoffe, Sie wurden gut informiert und haben etwas Neues erfahren. Zu den Merced-Festen wird es in der nächsten Sendung noch mehr ausführlichere Informationen geben, besonders über die Künstler und Künstlerinnen, die da auftreten werden. Da gibt es nämlich von Rock über Folk und Elektronikmusik und Flamenco so gut wie alles, nämlich die Rockgruppe Los Enemigos, die Flamenco-Sängerin Carmen Linares, Joana Serrat, dann gibt es das Spectáculo Voces, es wird die Frau Maria del Mar Bonet, die Zauberstimme, auftreten und wie gesagt, sehr, sehr sehenswert, reservieren Sie. Ab dem 14. ist die Internetseite Merced Feste Barcelona freigeschaltet. Jo! Kino im Niemandsland für die nächsten Wochen. Bis zum 20. September. Vieles ist geschehen in diesem langen, langen Sommer, auch in diesem Kinosommer. Es gibt verschiedene Filme, die wir Ihnen vorstellen möchten. Es gibt zuerst einmal den Film Dune, Düne. Da geht es um den Sandwurm im Sandsturm. Schwierige Geschichte, die da der kanadische Regisseur Denis Villeneuve gewagt hat, neu zu verfilmen. Dune, die großformatige Neuerzählung eines Klassikers. Ich darf mich nicht fürchten, lautet ein Mantra aus Frank Herberts Roman Der Wüstenplanet. Lange galt er als nicht verfilmbar, nachdem große Regisseure wie Alejandro Jodorowsky und David Lynch daran gescheitert waren. Es geht darin um den Wüstenmessias Paul Atreides, Riesenwürmer und eine psychedelische Droge namens Spice, aber auch um brisante Themen wie Kolonialismus, Raubbau an der Natur und den Freiheitskampf eines arabisch konnotierten Nomadenvolks. Dass er furchtlos genug ist, solche Himmelfahrtskommandos zu übernehmen, bewies der franco-kanadische Regisseur Denis Villeneuve zuletzt mit seiner Fortsetzung des Klassikers Blade Runner 2049. Die Effekte von Sandsturm und Wurm bis zu schwirrenden Libellenhelikoptern sind eindrucksvoll. Und selbst die unübersichtlich kleinkörnige Handlung, Angstgegner wohl jedes Dune-Regisseurs, fließt bei Villeneuve nun wohltuend linear dahin. Etwas durstig bleibt man trotzdem. Das schreibt der Spiegel in seiner Filmkritik zum Film Dune von Denis Villeneuve. Doch kommen wir zu unserem eigentlichen Film, den wir vorstellen möchten. Der Roman von Thomas Mann, Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, liegt ebenfalls in einer Neuverfilmung vor. Der Regisseur Detlef Buck bringt Felix Krull ins Kino, den letzten Roman Thomas Manns. Warum er das getan hat, ist leider nicht zu erkennen, urteilt der Spiegel. Es ist fast 70 Jahre her, dass Thomas Mann seinen letzten Roman Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull veröffentlichte. Das unvollendete Werk erschien 1954. Die Anfänge des Romans hatte er schon in den Jahren 1910 bis 1913 geschrieben. Zum Ende seines Lebens nahm er die Geschichte noch einmal auf. Die Lektüre gleicht einer Zeitreise an den Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Wie in allen Romanen Thomas Manns steckt in Felix Krull etwas ewig Gültiges, doch es gibt mehr Ironie und Heiterkeit als in anderen Werken. Unvergleichlich bleibt die Sprache. Wer sich darauf einlässt, erfährt viel über die Widersprüchlichkeit des Menschen und darüber, wie vielschichtig die Welt gefügt ist. Ausgerechnet einen Roman Thomas Manns verfilmen zu wollen, ist ein ehrgeiziges Unterfangen. Es würde sicher helfen, einen erkennbaren Grund dafür zu haben, urteilt der Spiegel. Was ist aus heutiger Sicht interessant an der Geschichte Felix Krulls, der ein Meister der Täuschung ist und von einer Sehnsucht nach Höherem getrieben wird? Der Felix-Krull-Film von Detlef Buck, der jetzt ins Kino kommt und mit tollen Schauspielern besetzt ist, liefert auf diese Frage leider keine einzige Antwort. Stattdessen ist er ein Kostümschinken geworden, einer von der altbackenen Sorte. Die Szenerie ist ständig in goldenes Licht getaucht und die Kulissen wirken, als ob sie gar nicht kitschig genug sein könnten. Im Hintergrund leuchtet ein kleiner Eiffelturm. Es beginnt in Paris. Die Geschichte wird in einer Art Rückblick erzählt. Felix Krull, gespielt von Janis Niewöhner, arbeitet als Kellner im Hotel St. Edward. Er trifft sich zum Abendessen mit dem Marquis von Venosta, gespielt von David Cross. Zwei junge Männer, beide gut gekleidet, die sich ähnlich sind und doch getrennt durch ihren sozialen Stand. Krull weilt de Venosta in seine Lebensgeschichte ein und so erfährt auch der Zuschauer, dass er als Sohn eines Sektfabrikanten im Rheingau geboren wurde. Der Vater lebte auf Pump, als die Banken ihm kein Geld mehr leihen wollten, nahm er sich das Leben. Im Hotel St. Edward stieg Krull schnell vom Liftboy zum Kellner auf, denn er kann sich geschmeidig an die Erwartungen anderer anpassen. Doch sein betrügerisches Spiel geriet zu waghalsig, nun muss er Paris schnell verlassen. Im Laufe des Abendessens will Krull den Marquis davon überzeugen, ihn an seiner Stelle eine Weltreise antreten zu lassen. De Venosta scheut die Reise, denn er hat sich in die junge Zazza verliebt. Was der Marquis nicht weiß, Zazza, Liv Lisa Fries, spielt sie, ist schon lange die Geliebte von Felix Krull. Eine Dreiecksgeschichte, die für den Film hinzuerfunden wurde. Es wäre schön gewesen, wenn diese künstlerische Freiheit zu mehr geführt hätte, als zu weiteren süßlichen Szenen, urteilt der Spiegel. Für das Drehbuch zu Felix Krull hat Regisseur Detlef Buck den Schriftsteller Daniel Kehlmann hinzugeholt. Eigentlich eine gute Idee, denn wenn jemand den Kern von Thomas Manns Roman in einen Film übersetzen kann, dann ist das wohl Kehlmann. In einzelnen Dialogen klingt die Sprache Thomas Manns noch an. Es gibt auch kurze, nebensatzreiche Monologe, die dem Zuschauer vermitteln, was Sprache vermag. Doch meist dient das Drehbuch nur dazu, die Handlung irgendwie voranzubuxieren und nicht völlig unplausibel erscheinen zu lassen. Das eigentliche Problem dieses Films liegt darin, urteilt der Spiegel, dass Buck eine übergreifende Idee fehlt. Wozu dient der ganze Budenzauber, die überzuckerte Ästhetik der Bilder? Soll dieser Film eine Komödie sein und wenn nicht, was dann? Es ließe sich aus heutiger Sicht einiges erzählen über das Vergnügen am Spiel mit wechselnden Rollen, über den Ehrgeiz, der eigenen Existenz einen geliehenen Glanz zu verleihen und gesellschaftlich aufzusteigen. Aber Buck eröffnet keine Assoziationen, die über die seltsam künstliche, kulissenartige Welt von Anfang 1900, die er hier entwirft, hinausweisen würde. Ärgerlich ist das auch deshalb, weil er mit einigen der interessantesten deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler arbeiten durfte. Die meisten können sich mit Mühe aus der Klischeefalle retten und bleiben im besten Fall farblos. Doch das gelingt nicht allen. Der Film beschert den Zuschauern durchaus Momente des Fremdschämens. Zweimal ist Thomas Manns Roman Felix Krull bisher verfilmt worden. Die bekanntere Version stammt von 1957 mit Horst Buchholz in der Titelrolle. Eine Neuverfilmung fürs Kino war längst überflüssig, sagt Markus Zimmer, der Produzent des Detlef Buck-Films. Womöglich war dies der einzige Grund für das Projekt. Ich verlasse eine Filmkritik von Frau Claudia Voigt, Klassiker mit Zuckerguss, zur Neuverfilmung von Thomas Mann. Felix Krull, Bekenntnis eines Hochstaplers, erschienen im Spiegel Nummer 35, das Heft vom 28.08. Diejenigen meiner Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht wurden nach dieser herben Kritik aus dem Spiegel an der Neuverfilmung von Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, denen empfehle ich etwas Wunderbares. In der NDR-Hörspielbox gibt es nämlich ein unglaublich gut gemachtes, interessantes, fein gesponnenes Hörspiel. Zum gleichen Thema, Felix Krull in zwei Teilen. Jeder Teil hat ungefähr 76 bis 80 Minuten und ist wirklich unglaublich gut gemacht von Sprechern mit Stimmen. Da wird einem richtig warm. Nämlich da kann man nicht so viel falsch machen mit der Sprache und mit den Worten. Mit den Bildern kann man manchmal sehr viel falsch machen. Die Welt will betrogen sein und Felix Krull, wie gesagt, genialer Hochstapler, eloquenter Charmeur und Liebling der Frauen betrügt sie. Elegant und raffiniert, kleine Diebstähle, frühe erotische Abenteuer und eine schauspielerische Meisterleistung, um dem Militärdienst zu entgehen, sind erst die Auftakte seiner kriminellen Karriere. Sie erhält in einem Grand Hotel in Paris ihren Feinschliff und wird schließlich durch den Rollentausch mit einem liebeskranken Hotelgast, einem echten Marquis, gekrönt. Mit dessen Namen, Papieren und Vermögen ausgestattet, begibt sich Felix auf Weltreise. Mit Barnaby Mechurat, der spielt nämlich Felix Krull, Klaus Herm, der ist Stabsarzt, Wladimir Pavitsch, der ist Stanko, Sandra Brockmann, Diane, Gerd Baltus, Schimmelpriester, Michael Prelle ist der Vater, Friederike Kempter ist die Susu, Peter Fricke als Professor Kuckuck, Therese Harder als Madame Kuckuck, Hans Löw, Venosta und Konstantin Graudus als Hurtado. Die Komposition ist ausgeführt von Jan-Peter Pflug, Bearbeitung und Regie Sven Stricker, Redaktion Michael Becker. Eine Produktion des NDR von 2008. Wie gesagt, in der NDR-Hörspielbox seit dem 06.01.2011. Erster Teil 76 Minuten, zweiter Teil noch einmal 70 Minuten. Atención, habla Contrabanda FM, una radio libre e independiente. Exigimos a los gobiernos que abandonen la guerra contra sus pueblos. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Und jetzt wollen wir einmal Bammel hören, was der uns an Kino-News zu bieten hat. Jo, Bammel, du hast das Wort. Hallo Didi, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland. Nach der langen Sommerpause und einem heißen August wird es höchste Zeit, sich wieder in die kühlen und dunklen Kinosäle zurückzuziehen. Der September, ein heißer Kinoherbst steht vor der Tür und ich habe mir heute ein tolles Thema bereitgelegt, das vor allen Dingen dir, die gut gefallen wird, vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin. Wir sind beide Science-Fiction-Fans und für Science-Fiction-Fans gibt es diesen Monat jede Menge zu sehen. Es steht vor der Haustür die Neuverfilmung von Frank Herberts Science-Fiction-Kultroman Dune. Dazu komme ich an anderer Stelle. Der Film startet am 16. oder am 17. September, glaube ich. Aber zum Start dieses Films gibt es in Barcelona eine ganze Reihe anderer Science-Fiction-Filme zu sehen. Das Phenomena-Kino an der Sagrada Familia, eines der schönsten Kinos von Barcelona oder von Spanien, ich wiederhole mich, ich weiß, hat eine Reihe zusammengebaut über dunkle Zukunftsszenarien der Menschheit. Die haben sozusagen das alle Medien beherrschende Thema des Klimawandels aufgegriffen und dazu eine Filmreihe gebastelt unter dem schönen Motto We are fucked. Am Montag, den 13. geht's los mit 1984. Die Filme, die davor zu sehen waren, lasse ich schon mal weg, weil zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung feststeht, wann wir ungefähr diesen Beitrag ausstrahlen. Also Montag, 13. September, 20 Uhr, 1984, der berühmte Roman in der Verfilmung mit John Hurt, Richard Burton von 1984, die Verfilmung von Michael Radford aus dem britischen Königreich. Ganz toller Science-Fiction-Film. In der restaurierten 4K-Fassung und im Original mit spanischen Untertiteln. Dann kommen wir zu einem Film, der wird gezeigt am Donnerstag, den 16. September, der mich schon mein ganzes Leben eigentlich beschäftigt. Ich glaube, ich habe den das erste Mal als 10-Jähriger gesehen und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch so Filme, die man als Kind mal gesehen hat und die man eigentlich sein ganzes Leben lang nicht vergisst und man stolpert auch immer mal wieder regelmäßig über diese Filme. Einer davon ist der Wahnsinns-Science-Fiction-Streifen Soylent Green. In der deutschen Fassung heißt der Film witzigerweise Jahr 2022, die überleben wollen. Ich kann mich erinnern, dass ich als kleiner Junge, als ich dieses erschreckende Zukunftsszenario mal gesehen habe, ausgerechnet habe, was denn im Jahr 2022 sein wird und ob ich das vielleicht möglicherweise noch miterlebe. Jetzt steht es vor der Haustür. Wir leben noch, zum Glück. Und zum Glück sieht es auch noch nicht ganz so übel aus wie in diesem Film, aber es herrscht Wasser- und Nahrungsmangel. Eine Hitzewelle liegt über den Vereinigten Staaten von Amerika und über dem Rest vom Planeten. Und das kommt schon dem, was wir so in den Nachrichten manchmal sehen, bedrohlich nahe. Wie das Problem der Welternährung in diesem Film gelöst wird, lasse ich mal offen. Wer den Film kennt, weiß ohnehin, worum es geht bei Soylent Green. Wer den Film noch nicht gesehen hat, der darf den gerne nochmal angucken. Eine US-amerikanische Produktion aus dem Jahr 1974. Der Regisseur heißt Richard Fleischer. Auch hier die Originalfassung mit spanischen Untertiteln. Und die Hauptrollen spielen Charlton Heston und Edward G. Robinson. Charlton Heston spielt so einen Detektiv, der einer üblen Verschwörung auf die Spur kommt. Und wie das Ganze ausgeht, das lasse ich jetzt mal hier dahingestellt. We are fucked. Nächster Film. Vede Vendetta von James McTeague aus dem Jahr 2005 mit Natalie Portman in der Hauptrolle. Und auch hier ist John Hurt zu sehen. Dann geht's weiter. Zoe Leander, I Am Legend mit Will Smith. Da finde ich eigentlich die Originalfassung besser, aber auch dieser Film ist gar nicht so schlecht. Und vor allen Dingen zeigen sie ihn als 35mm Filmkopie. Für einen amerikanischen Mainstream-Film ist das sogar eigentlich ziemlich gut. Die Invasion der Body Snatchers von Philipp Kaufmann ist zu sehen am 20. September. Dann gibt es ein bisschen Pause, weil, wie gesagt, die Erstaufführung von Dune vor der Tür steht. Und zum Monatsende gibt es dann noch La Fuga de Logan, Logan's Run aus dem Jahr 1976 von Michael Anderson. Auch hier eine düstere Zukunftsversion. Michael York, Peter Ustino und Farrah Fawcett Majors. Ja, genau, das ist die Dame, die in den 70er Jahren mal tierisch berühmt wurde als Charlie's Angel. Spielen die Hauptrollen und auch das ein Science-Fiction-Film aus den 70er Jahren mit so ein bisschen so einem kritischen Zeitgeist. Finde ich ganz, ganz toll. Das Programm wird fortgesetzt, aber wie gesagt, der Film, der aktuell als letztes veröffentlicht ist, ist Logan's Run am 27. September. Estem escoltant Niemands Land. Un programa no només en llengua alemana. Ganz toll finde ich auch, dass die Filmoteca de Catalunya ein Science-Fiction-Thema am Start hat. die haben sich mit Stanislaw Lem beschäftigt. Da gibt es ein aktuelles Jubiläum und sie machen eine Konferenz. Es gibt einen polnischen Film, der heißt Testpilot der Pilcza aus dem Jahr 1978 und natürlich von 1972 Andrei Tarkowskis Version von Solaris. Zweimal zu sehen, die Neuverfilmung von Steven Soderbergh zeigen sie auch. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die für Stanislaw Lem-Fans ebenfalls super spannend ist. So, Didi, das war's mit Science Fiction im September in Barcelona. Dune, der Wüstenplanet, den nehmen wir uns, glaube ich, auch nochmal vor, oder? Aber den wollen wir uns doch zuerst mal anschauen. Gut, vielen Dank fürs Zuhören, dass Sie mir ein geneigtes Ohr geschenkt haben, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, und ich freue mich auf nächste Woche. Viel Spaß im dunklen und gut gekühlten Kinosaal. Ja, danke, Bammel, für diesen schönen Beitrag über Science-Fiction-Filme. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Sie haben Neues erfahren. Wir senden ab jetzt alle 14 Tage auf 91.4 FM Contrabanda in Barcelona und wie immer im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org und www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss, adeo, agur!